bacasse. Groß und grün kann man gar nicht übersehen. Arbeitsamt, groß und brau, das ist ein epochaler Raum. Stadtsparkasse, Arbeitsamt, Stadtsparkasse, Arbeitsamt, Stadtsparkasse.